Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Seit dem Ende der Wehrpflicht 2011 ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerer rapide gesunken, aber es gibt sie noch. Interessanterweise sind sie schon bei der Bundeswehr. Es sind nämlich meist junge Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten und die feststellen, das ist jetzt einfach nicht mehr mein Weg. Und wie der Name Zeitsoldat schon sagt, viele verpflichten sich für viele Jahre, auch nach ihrem Studium, dass sie bei der Bundeswehr absolvieren und dass die Bundeswehr auch für sie finanziert hat. So einfach kündigen, das ist schwer und eigentlich nicht vorgesehen in diesem System. Nicht selten landen diese Fälle dann vor Gericht. Christian Avital schildert uns so einen Fall. Michael Tamm kostet es viel Überwindung, sich diesem Interview zu stellen. Michael Tamm ist nicht sein richtiger Name. Der 26-Jährige will lieber anonym bleiben. Der angehende Arzt hat Angst, man könne ihn später im zivilen Berufsleben benachteiligen. Er ist 17, als er sich entscheidet, Militärarzt zu werden. Im Prinzip hat mich die Bundeswehrwerbung so ein bisschen fasziniert. Also da gibt es dann jetzt auch in der Nachwuchsgewinnung diese Sprüche wie kein Gott in Weiß, sondern Retter in Grün. Und das waren so Sachen, die mich damals als 17-Jähriger einfach angesprochen haben. Die Sanitätsoffiziere, wie unter anderem die Ärzte bei der Bundeswehr offiziell heißen, hätten Zeit für die Patienten, heißt es. Die Ausbildung sei vielfältig. All das beeindruckt Michael. Er beschließt, sich für 18 Jahre als Zeitsoldat zu verpflichten. Meine Empfindung war immer, ich leiste humanitäre Hilfe bei der Bundeswehr, was im Nachhinein super naiv ist und nicht der Realität entspricht. Die Bundeswehr spiele nicht mit offenen Karten und gaukle interessierten jungen Menschen in der Werbung eine Art sportliches Abenteuer vor, sagt Wolfgang Buff. Er ist im Vorstand der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und betreut seit vielen Jahrzehnten Soldaten, die raus wollen aus der Armee. Das ist Marketing vom Feinsten. Alles das, was junge Menschen in ihrer Entwicklungsphase spannend finden, wird dort angesprochen. Aber es wird nie darauf hingewiesen, für was das eigentlich gut ist. Denn auch Sanitätsoffiziere sind in allererster Linie Soldaten, die in Krisengebieten auch zur Waffe greifen müssen. Das Leben eines Kameraden ist immer wichtiger als das eines Zivilisten. Über Leben und Tod entscheiden, in solch eine Situation wollte Michael Tamm niemals geraten. Das hat sich dann irgendwann so tief eingebrannt, dass ich in einem solchen Gewissenskonflikt dann auch schon war, dass ich gesagt habe, das geht so nicht, das kann ich mir nicht vorstellen mein ganzes Leben lang. Auf Anfrage teilt das Bundesverteidigungsministerium schriftlich mit, man gehe von Anfang an transparent und offen mit den Themen Einsätze, Verwundung und auch Tod um. Michael Tamm kann das nicht bestätigen. Anfang 2016 stellt er schließlich seinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Da ist er gerade im 6. Semester. Dann geht alles sehr schnell. Das Studium wird ausgesetzt. Ich wurde wieder einberufen zum Dienst bei der Bundeswehr und ich war in einem Sanitätsdienst tätig. Und war dort in der Anmeldung und habe dann im Prinzip Termine entgegengenommen. Nach einem halben Jahr wird sein Antrag angenommen. Er darf die Bundeswehr verlassen. Michael hat Glück, viele andere Fälle landen vor Gericht. Da der angehende Arzt von Anfang an einer zivilen Universität studiert hat, findet er dort leicht wieder in sein Medizinstudium zurück. 30.000 Euro muss er an das Bundesverteidigungsministerium zurückzahlen. Die meisten Kriegsdienstverweigerer kommen wie Michael aus dem Gesundheitsbereich. Betreuer Wolfgang Buff wundert das nicht. Das ist ein nicht ganz so durchmilitarisiertes Milieu. Da lässt es auch mehr Spielraum für anderes nachdenken. Es ist ein Milieu, in dem auch Ethik eine große Rolle spielt. Seit dem Ende der Wehrpflicht 2011 haben nach offiziellen Zahlen des Bundesverteidigungsministeriums jedes Jahr zwischen 170 und 250 Zeitsoldaten einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Im vergangenen Jahr wurde nur knapp die Hälfte dieser Anträge überhaupt anerkannt. Michael Tamm ist froh, dass ihm der Gang vor Gericht erspart geblieben ist. Rückblickend sagt er über seine Entscheidung, die er mit 17 getroffen hat. Man kennt vieles noch nicht, hat sich mit vielen Sachen nicht auseinandergesetzt, hat einfach auch noch einen ganz anderen Blick auf die Welt und auf viele Dinge. Eine Entscheidung zu treffen für die nächsten 18 Jahre, das ist eigentlich unmöglich, meiner Meinung nach. Konfliktsituationen werden dem 26-Jährigen wohl auch als ziviler Arzt nicht erspart bleiben. Aber Michael Tamm fühlt sich deutlich freier, seit er der Bundeswehr den Rücken gekehrt hat.